Perfectionist Respoke, das waren Mouse on Mars von ihrem Album Ideology, welches übrigens das 7. Mouse on Mars Album ist. Das erste Mal wurden hier Vocals verwendet, gesungen von dem Schlagzeuger Dodo Nkishi, der Jan Werner und Andy Thoma unterstützt, wenn sie live unterwegs sind. Ja, und von ihrem Paralleluniversum erzählen die beiden euch jetzt. Das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Aber das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Ja, die Reaktionen sind echt so unterschiedlich, dass ich das gar nichts zu sagen kann. Aber es scheint eher Interesse zu bestehen an, nach wie vor für das, was wir da machen. Und kann sich eigentlich ganz gut mit den Leuten drüber unterhalten, wie die Platte so ist und was die darstellt oder worum es da so geht. Und es ist eigentlich immer weniger so Fragen nach, was ist das denn jetzt eigentlich, was ihr da macht? Und ja, es gibt ja schon mittlerweile so selbstverständlichere, aber auch tiefergehende Auseinandersetzungen. Finde ich eigentlich, das ist in unserem Sinn. Die Platte ist, so wie sie jetzt ist, eigentlich ziemlich kompakt. Die ist ja auch mit Text und da wird im Prinzip zum ersten Mal versucht, auch so ein bisschen so parallel zur Musik auch zu erklären, worüber die Musik auch ist oder wo die herkommt, warum die so ist, wie sie ist. Oder na gut, vielleicht nicht, warum sie so ist, aber schon ein bisschen auch, was sie thematisiert. Und deswegen auch der Titel ganz kompakt und einfach. Ideology als, eigentlich zwei Worte, Idiom und Logik. Also es ist nicht die Ideologie, sondern es ist die Logik des Idios und oder des Idioms. Das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Aber das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Ja, und was haben wir da gemacht? Naja, wir haben uns halt einfach überlegt, was wir da machen und haben versucht zu verstehen, wie man das denn verstehen könnte und was, aus was denn diese Musik besteht. Und wir sehen die halt als eine Zusammensetzung von vielen einzelnen Elementen und auch eigenen Elementen, also ganz individuellen Bestandteilen. Und es geht eigentlich nicht so sehr um einen großen Entwurf, den man dann ausfüllt, ein Ziel, das man verfolgt und dann auch erreicht und dann ist die Platte fertig, sondern es sind halt viele Teile, die zusammen gehören, die ineinander greifen, die so zusammen diese Musik dann erzeugen und auch so ein Stück. Und klar gibt es da Stücke, aber die Idee ist eigentlich schon die, dass diese Stücke zerlegbar sind, viele, viele Einzelteile und jedes für sich auch wichtig ist. Wichtig, jedes Teil wichtig ist, ja. Und und das wird auch textlich so ein bisschen vermittelt auf der Platte. Deswegen haben wir die auch abgedruckt dann auf dem Booklet. Das ist eine richtig klassische Platte, wo man dann das Booklet rausnimmt und dann die Texte mitlesen kann. Es kann sein, dass man vielleicht ein bisschen manchmal sich verhaspelt, weil dann auch die Stimme zum Teil auch stark editiert ist. Zum Teil aber auch ganz naturbelassen, ganz frisch, fast roh zubereitet. Und das war uns auch, also dann doch auch wichtig in der Arbeit mit der Stimme, dass es nicht eigentlich nur darum geht, die dann komplett irgendwie immer nur so aufzumischen, sondern auch einfach mal so ganz roh da so dazuzustellen. Wie eben auch die Orchestersachen, die auch dabei sind. Es war so ein anderer Punkt zu gucken, ob diese Musik, die wir so machen und wie die so ist, ob das kombinierbar ist, ob wir halt wirklich nur in so einer abgeschnittenen oder in so einer ganz eigenen, für sich stehenden Welt irgendwie funktionieren oder ob das was ist, was durchaus auch ob das mit was anderem zusammenführbar ist, ob das zum gemeinsam auch funktionieren kann oder was ergeben kann, ob das gemeinsam arbeiten kann. Ja. Deswegen die Stimme und deswegen diese Orchestergeschichten, deswegen der Titel der Platte und das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Aber das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Also erstmal versucht die Textebene eigentlich zu übersetzen, was die Musik an sich als Sprache eigentlich auch sagt. Aber da das doch dann sehr missverständlich war oder zum Teil einfach nicht klar, wollten wir das einfach machen. Wollten aber auch, es gibt ganz viele Aspekte, auch die Stimme benutzen wie ein Instrument, das war uns auch wichtig, das nicht auszuschließen, weil wir es eigentlich bisher immer vermieden hatten und ganz gezielt uns da so das ausgespart hatten. Das wollten wir jetzt gezielt eben mal mit dazu haben. Und haben dann auch gemerkt, dass man halt auch einfach Sachen sehr deutlich sagen kann, aber dadurch vielleicht auch wiederum, wenn man vielleicht eher noch einen Schritt weiter gehen kann, dass man eigentlich die Deutlichkeit oder die Aufmerksamkeit für sowas wie Stimme und Text nehmen kann, um das Ganze vielleicht auch noch einen Tick mehr komplexer zu gestalten. Und dann geht es um diese vielen Übersetzungen, dass die einzelnen Teile der Musik eigentlich immer auch in sich greifen, aufeinander hinweisen, aber dass dann auch die Textebene vielleicht auch auf die Musik hinweist, so wie die Musik vielleicht auch zwangsläufig zu so einem Text führt oder das alles so einander übersetzt. Und wir dachten halt, wir wollten das halt schon so ein bisschen alles so etwas, wie soll man sagen, ausbauen und das ist vielleicht so, die Sachen werden auch einfach ein bisschen reicher, interessanter, facettenreicher, die auch reifer, wenn sie, wenn da noch Verschiedeneres stattfindet. Und das war so ein Anliegen halt. Und dass es dann alles doch auch gut zusammenpasst und dass dann doch auch dann so Stücke am Ende rauskommen, das ist uns eigentlich dann nur recht. Das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Aber das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Uns war klar, dass wir eigentlich mit dem Sänger nicht arbeiten können, weil der wird es nicht zulassen, was wir mit der Stimme vorhaben, beziehungsweise er wird wissen wollen, was wir da machen und er wird es kontrollieren wollen und er wird das Recht haben, das zu machen und deswegen, oder ja, wird die Texte einfach klar auch schreiben wollen oder das wird sehr schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man klar macht, irgendwie, du musst alles mitmachen, aber du darfst nur bis zu dem und dem Punkt dann auch dann dein eigenes, also deine eigenen Vorstellungen versuchen umzusetzen, weil das, da gibt's schon diese Musik, die das auch bestimmt. Und so, und muss man einerseits sehr, sehr intensiv sein und sich sehr darauf einlassen, auf der anderen Seite aber auch entspannt bleiben und nicht zu viel wollen, also dann da noch mit in die Musik reinstecken, denn das ist so ein Problem, wenn es dann zu ambitioniert wird und dann kommt da nochmal so Mars Featuring, ja, die Sängerin, die halt immer bei so elektronischen Sachen dabei ist, oder dann halt mein Sänger oder so. Das war uns dann alles nicht so. Wir wollten einfach, dass die Stimme einfach ein weiteres Element ist und dass es nicht darum geht, wer da singt, sondern dass es darum geht, dass das möglich ist in unserer Musik, dass sowas da Platz hat. Und da war Dodo eigentlich die einzige Möglichkeit. Das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Das liegt vielleicht daran, dass wir irgendwie mit immer weniger auf, also wir versuchen uns mehr und mehr von Hörgewohnheiten loszulösen. Und jetzt mittlerweile haben wir das geschafft, vor allen Dingen, weil wir auch jetzt ein bisschen gelassener geworden sind, weil wir sowieso jetzt begriffen haben, dass wir nie in diesem Kontext der Musikindustrie und dem der Parallelwelt, dass wir da wirklich irgendwie eine Rolle erfüllen können. Und das ist, glaube ich, mittlerweile egal, ob wir jetzt ein absolutes Pop-Album abliefern oder halt weiterhin die Sachen so machen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie das was ändern würde mittlerweile. Irgendwie ist man so irgendwo auf eine Art Teil des, man wird so mitgenommen, weil man halt vielleicht was repräsentiert, was einfach nur das was es geht, der Musik anders reflektiert. Also wir arbeiten dann schon in einem Pop-Kontext, ohne halt Popmusik zu machen. Das ist manchmal sogar fast Persiflage, was da passiert vielleicht. Und ja, das ist ja so Ironie und ja, Persiflage, die deckt ja oft dann halt auch ein Situation irgendwie so auf. Und das ist, glaube ich, so ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir irgendwie so musikalische Situationen irgendwie aufdecken versuchen, für uns. Also auch das machen wir für uns, nicht um irgendwie das dann halt irgendwie so marktgerecht, hey, das geht auch so oder so, das nehmen wir für uns nicht in Anspruch. Und ja, das ist halt auch das Interessante, für uns. Aber das ist auch das, was halt den Hörer ziemlich in Anspruch nimmt. Also man muss dann schon auch so ein bisschen die Hörgewohnheiten so ein bisschen weglegen. Also man muss sich darauf einlassen. Das sind Phänomene der Parallelwelt, würde ich sagen. Aber das sind so Probleme in der Parallelwelt halt. Yeah.